Es ist 1. Mai, Tag der Arbeit und in der ganzen Bundesrepublik ein Grund zum Feiern. In der ganzen Bundesrepublik? Nein. Ein von unbeugsamen Rebellen bevölkertes Dorf hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Statt fröhlich um den Maibaum zu tanzen, gehen seit 1987 jährlich Leute in Berlin auf die Straße, um zu demonstrieren. Besonders Antifa und autonome Gruppierungen fallen dabei auf. Sie sprechen sich vor allem gegen Kapitalismus, Rassismus, soziale Ausbeutung und Krieg aus. Alles Themen, zu denen es auf jeden Fall berechtigte Kritik gibt. Allerdings hat man oft den Eindruck, dass die inhaltlichen Punkte bei diesen Veranstaltungen eher an 3. bis 15. Stelle stehen. Bleilo, was machst du da? Ich trainiere, damit ich für eine gerechtere und friedlichere Welt demonstrieren kann. Ob traditionell in Berlin, im kalifornischen Berkeley oder irgendwo anders. Gerechtfertigt werden die gewaltsamen Proteste innerhalb der sogenannten radikalen Linken häufig mit einem wichtigen Kampf gegen ein unterdrückendes, faschistisches System. Als Reaktion auf eine Demonstration einer rechten Gruppierung plante die Antifa im niedersächsischen Göttingen beispielsweise militante Vorbereitungen mit Angriffszielen. Und auch wenn das betreffende Datum der 1. April ist, handelt es sich bei folgender Aussage leider um keinen Scherz. Für uns ist klar, dass der Kampf gegen Faschismus weitgehende Mittel legitimiert. Egal wie viele Scheiben dafür zu Bruch gehen müssen, wie viele Barrikaden entzündet werden müssen, wie viele der die Faschos schützenden Bullen dafür Steine fressen müssen. Eieieiei, auch wenn in Kenia angeblich immer mehr Frauen Steine essen, denke ich nicht, dass die Ernährungssituation in Deutschland so schlecht ist, dass die Polizisten auf diese Diät zurückgreifen müssen. Okay, mal im Ernst. Würde es im Kampf gegen Faschismus nicht reichen, den erklärten Faschos entgegenzutreten? Inwiefern hilft der Angriff auf die Polizei, willkürliche Sachbeschädigung und Vandalismus dem Kampf gegen Faschismus? Bleilo, was machst du da? Siehst du das nicht? Ich will Faschismus sinnvoll bekämpfen. Ich war in meinen jungen, wilden Jahren selbst öfter auf Anti-Nazi-Demos und ähnlichem und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung entschieden gegen Faschismus und Rassismus eintritt. Was aber trotzdem auf jeden Fall überhaupt nicht geht, ist, wenn man meint, dass im Kampf für die eigenen politischen Ziele so ziemlich jedes Mittel gerechtfertigt werden kann. Ohne Rücksicht auf andere, die eigenen Interessen gewaltsam durchzusetzen, führt bei uns mit ziemlich hoher Sicherheit nicht zu einer gerechteren, toleranteren und faschismusfreien Gesellschaft. Unsere Kritik hört nicht bei Faschos auf. Unsere Kritik steht gegen die bestehenden Verhältnisse und zielt ab auf eine befreite Gesellschaft, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können, in der ein selbstbestimmtes Leben keine ferne Utopie mehr, sondern gelebte Realität ist. Ganz ehrlich, alle Menschen sollen ohne Angst verschieden sein können. Und was ist mit den Bullen, die Steine fressen müssen? Fühlen die sich dann auch, als hätten sie ein freies und selbstbestimmtes Leben? Wie viele Leute würden sich dann tatsächlich freier und sicherer fühlen, wenn sie sich nicht darauf verlassen können, dass sie von staatlicher Seite geschützt werden und stattdessen permanent der Willkür von radikalen Gruppierungen ausgesetzt wären? Ohne jetzt zu sehr einen auf Snitch und 31er zu machen, aber ich persönlich hätte da eher weniger Lust drauf. Und bin mir sicher, dass solche Verhältnisse zu weniger Freiheit, weniger Selbstbestimmung und mehr Angst führen würden. Also genau das Gegenteil von dem, für das hier geworben wird. Es soll übrigens nicht so wirken, als hätte ich keine Kritikpunkte an der aktuellen Gesellschaft. Die Alternative, für die hier allerdings gekämpft wird, sowie die vorgeschlagenen Methoden, sind aber auf jeden Fall untragbar. Wir werden unseren Ärger und unsere Wut zielgerichtet, handlich und pfeilschnell dorthin bringen, wo sie hingehört. Zu Jobcentern und Arbeitsamt, die uns Woche für Woche gängeln und mit perfiden Mitteln versuchen, uns zu Lohnsklaven zu machen. Herrje, wie schon erwähnt, gibt es auch hier sicher berechtigte Kritik an Arbeitsämtern oder Hartz-IV-Politik. Sämtliche Ämter und Bürokratie in Deutschland können schon enorm anstrengend und nervig sein. Fakt ist allerdings, dass Deutschland noch eines der Länder ist, in dem am wenigsten versucht wird, jemanden zum Lohnsklaven zu transmutieren. Aber hey, wozu politischen Diskurs führen? Viel besser ist es, ihnen einfach die Fenster einzuschlagen. That will show them. Sucht euch eure Ziele und versetzt die Stadt ins Chaos, das nötig ist, um unseren antifaschistischen Widerstand zum Erfolg zu führen. Ja, beide Daumen hoch, richtig gute Werbung für eine befreite Gesellschaft. Einfach Chaos stiften. Kommt am 01.04.2017 nach Göttingen und lasst die Sau raus. Wenn in Göttingen Faschos laufen dürfen, dann brennt die Stadt. Also, eben waren die Wut und der Ärger noch zielgerichtet und jetzt brennt schon die ganze Stadt. Da wird eine richtige Wohlfühlatmosphäre deutlich, in der jeder selbstbestimmt leben darf. Ich stimme zwar mit den Ansichten der Faschos in so ziemlich keinen Punkt überein und unterstütze diese auch nicht, trotzdem fliegen halt aus Versehen ein paar Steine in meinem Fenster. Naja, ich bin ja auch selbst schuld, weil ich arbeiten gehe und so ein Teil des kapitalistischen Systems bin, ohne dass alles 100% viel besser wäre. Wenn man systemkritische Positionen kritisiert, wird einem oft vorgehalten, man wisse nicht, was innerhalb des Systems falsch läuft. Doch die angeprangerte Naivität tritt bei den Kritikern häufig selbstdeutlich zum Vorschein, die ihre einfachen Lösungen für eine bessere Alternative halten. Gewalt als politisches Mittel zu akzeptieren, funktioniert nur so lange, wie man die Deutungshoheit über die Legitimation der Gewaltanwendung hat. Wir werden uns nicht länger durch die Grünen, die Linkspartei und das Maifest befrieden lassen. Wir wollen von dem System nicht weniger als seine bedingungslose Kapitulation. In einem weitgehend demokratischen und relativ freien Land wie Deutschland einen pauschalen und radikalen Wechsel anzustreben, statt Probleme gezielt, inhaltlich und sachlich zu bearbeiten, erweckt schnell den Eindruck, als habe man keine durchdachten Konzepte und Argumente. Wer es für gerechtfertigt hält, Andersdenkende mit Steinen zu beschmeißen und ernsthaft der Meinung ist, so zu einer befreiten Gesellschaft beizutragen, in der Menschen ohne Angst zusammenleben können, sollte seinen Standpunkt ernsthaft überdenken. In diesem Sinne, Freunde, bleibt logisch. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen möchtet, schaut doch mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Für euren Support bin ich euch selbstverständlich sehr dankbar. Ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare unter dem Video und wünsche euch noch einen schönen Tag der Arbeit, Freunde.